beugt sich tief herunter und freut sich und strahlt über das ganze Gesicht. Sind einfache Feldblumen, die er geschenkt bekommt. Steht im Kreis seines Gefolges und schaut über den Main hinaus. Schaut auf die Loren, die gefüllt sechs an der Zahl dicht vor ihm stehen. Er sieht, gehen Darmstadt hin, nach Süden, wo die Autobahn verlaufen soll, misst mit einem Rundblick die ganze Gegend ab.